Adolf verfasst eine Oper. Unser Zusammenleben in Wien zeigte bald seine Kehrseite durch die verschiedenen Studien, die Adolf und ich betrieben. Vormittags, wenn ich in der Akademie weilte, schlief mein Freund noch. Nachmittags, wenn Adolf arbeiten wollte, störte ich ihn durch meine musikalischen Übungen. Dadurch entstanden öfters Reibungen. Konservatorium hin, Konservatorium her, wozu hatte er seine Bücher? Er wollte mir beweisen, dass er, auch ohne das Konservatorium zu besuchen, musikalisch dasselbe, ja noch mehr zu schaffen vermöchte als ich, denn nicht auf die Weisheit des Professors käme es an, sondern auf den genialen Einfall. Dieses Bestreben führte bei ihm zu einem höchst eigenartigen Experiment, über dessen Wert oder Unwert ich mir heute ebenso wenig schlüssig bin wie damals. Adolf griff auf die elementarsten Möglichkeiten des musikalischen Ausdrucks zurück. Schon das Wort erschien ihm dafür als ein zu kompliziertes Gebilde. Er überlegte, in welcher Form sich einzelne Laute mit bestimmten Tönen, das heißt musikalischen Äußerungen, verbinden ließen. Zu dieser in geradezu ekstatischer Form gestammelten Tonsprache nahm er bestimmte Farben. Der klingende Ton und die leuchtende Farbe sollten zur Einheit werden und die Grundlage dessen abgeben, was in vollendeter Form als das Bühnenbild der Oper erschien. Ich selbst, erfüllt von der dogmatischen Zuverlässigkeit all dessen, was ich auf dem Konservatorium lernte, lehnte diese Versuche etwas hochmütig ab, was ihn sehr ärgerte. Er befasste sich längere Zeit mit diesen durchaus abstrakten Experimenten, vielleicht deshalb, weil er gehofft hatte, damit meine überheblichen Seminarweisheiten aus den Angeln zu heben. Ich erinnere mich der kompositorischen Versuche meines Freundes wieder, als wenige Jahre später ein russischer Komponist in Wien mit ähnlichen Farbtonexperimenten einiges Aufsehen erregte. In jenen Wochen schrieb Adolf sehr viel, vor allem Schauspiele, aber auch Novellen. Bis in den Morgen hinein saß er am Tische und arbeitete, ohne dass er mir allzu viel von dem, was ihn beschäftigte, verraten hätte. Nur hin und wieder warf er einige von oben bis unten eng beschriebene Bogen auf mein Bett oder las mir einige Seiten der in einer seltsam übersteigerten Sprache gehaltenen Dichtung vor. Ich wusste, dass nahezu alles, was er schrieb, bei Richard Wagner beheimatet war, also in der Welt des Germanentums. Da machte ich einmal, ohne mir dabei etwas Besonderes zu denken, eine Bemerkung darüber, dass man, wie ich in den Vorlesungen über Musikgeschichte erfahren hatte, unter den nachgelassenen Schriften Wagners auch einen Entwurf zu einem Musikdrama über Wieland der Schmied gefunden habe. Doch handle es sich nur um einen flüchtig skizzierten, kurzen Text. Es bestünden keinerlei Entwürfe für eine bühnenmäßige Gestaltung. Auch über die Vertonung des Stoffes wäre nichts bekannt geworden. Adolf schlug in seinem Buche Götter und Helden sogleich die Wieland-Sage auf und las sie durch. Eigenartigerweise stieß sich mein Freund an den Motiven der Handlung in der Wieland-Sage keineswegs, obwohl doch König Nidur bei seinem Überfall nur vom Besitz und Habgier geleitet wurde. Auch der Hang zum Gold, in der germanischen Götter- und Heldensage sehr bedeutsam, hat ihn weder zu einer negativen noch zu einer positiven Stellungnahme verleitet. Dass Wieland aus Rache seine Söhne tötet, seine Tochter vergewaltigt, aus Bechern trinkt, die aus den Köpfen der Söhne hergestellt worden waren, beeindruckte ihn desgleichen nicht. Noch in der gleichen Nacht begann er zu schreiben. Ich war überzeugt, dass er mich am Morgen mit dem Entwurf eines neuen Schauspieles Wieland der Schmied überraschen würde. Doch es kam anders. Am Morgen erfuhr ich gar nichts. Aber als ich zum Mittag heimkam, saß Adolf ganz entgegen der zwischen uns gepflogenen Vereinbarung am Flügel. Die folgende Szene ist mir genau in Erinnerung geblieben. Ohne jede weitere Erklärung empfing er mich mit den Worten: »Du, Gustl, aus dem Wieland mache ich eine Oper.« Ich war so überrascht, dass ich darauf gar keine Antwort geben konnte. Adolf weidete sich an meinem Erschrecken und spielte auf dem Flügel weiter, was bei ihm eben spielen hieß. Nun, einiges hatte er seinerzeit beim guten Przewracki gelernt, aber das reichte nicht aus, um Klavier zu spielen, wie ich es verstand. Als ich mich wieder erholt hatte, fragte ich Adolf, wie er sich denn das vorstelle. Ganz einfach. Ich komponiere und du schreibst es auf. Adolf bewegte sich mit seinen Plänen, Projekten und Gedanken schließlich immer schon mehr oder minder außerhalb der üblichen Vorstellungen. Daran hatte ich mich schon längst gewöhnt. Aber da es jetzt um mein eigenstes Fachgebiet, die Musik, ging, kam ich doch nicht mehr ganz mit. Er war bei aller Anerkennung seiner musikalischen Begabung doch kein Musiker, nicht einmal ein Instrumentalist. Von Musiktheorie hatte er überhaupt keine Ahnung. Wie wollte er da eine Oper komponieren? Ich weiß nur, dass ich mich in meinem Empfinden als Schüler des Konservatoriums einigermaßen getroffen fühlte und ohne viele Worte wieder fortging. In einem kleinen benachbarten Café schrieb ich dann meine Hausarbeit nieder. Anscheinend aber hatte mein Verhalten das Selbstbewusstsein meines Freundes keineswegs verletzt, denn als ich nach dem abendlichen Partiturspiel heimkam, erklärte Adolf etwas ruhiger gestimmt: »Du, das Vorspiel ist fertig, hör's dir an.« Dann spielte er ohne Noten auswendig am Flügel, was er sich als Vorspiel zu seiner Oper gedacht hatte. Ich weiß selbstverständlich keinen Ton mehr von dieser Musik. Eines aber blieb mir in Erinnerung haften. Es handelte sich um eine Art Untermalung des gesprochenen Wortes mit natürlichen musikalischen Elementen, für die er auch alte Instrumente zu verwenden gedachte. Weil dies völlig unharmonisch klingen würde, entschloss sich mein Freund, ein modernes Symphonieorchester, verstärkt durch Wagner-Tuben, dafür heranzuholen. Jedenfalls war es eine Musik, die Hand und Fuß hatte. Die einzelnen musikalischen Gedanken hatten Gehalt und Sinn. Vielleicht wirkte das Ganze nur deshalb so primitiv, weil Adolf nicht besser spielen, das heißt, seine Gedanken nicht klarer ausdrücken konnte. Die Komposition war, wie sollte es auch anders sein, völlig von der Tonwelt Wagners beeinflusst. Das ganze Vorspiel bestand aus einer Aneinanderreihung einzelner Themen. Mit den Themen selbst, so gut sie auch an sich getroffen waren, hatte Adolf aber nichts Rechtes anzufangen gewusst. Woher sollte er diese Kenntnisse auch nehmen? Es fehlte ihm jegliches Rüstzeug dazu. Als Adolf zu Ende gespielt hatte, fragte er mich gespannt um mein Urteil. Ich hatte oft genug erfahren, wie viel er darauf hielt und was in musikalischen Fragen ein Lob von mir bedeutete. Aber so einfach war diese Sache nicht abzutun. Die musikalischen Grundthemen klängen sehr gut, erwiderte ich, aber er müsse sich klar sein, dass man mit diesen Themen allein unmöglich eine Oper schreiben könne. Ich erklärte mich bereit, ihm das notwendige theoretische Rüstzeug beizubringen. Da wurde er zornig. »Ich bin doch nicht verrückt«, schrie er mich an. »Wozu habe ich denn dich? Vorerst wirst du das, was ich auf dem Flügel vorspiele, genau zu Papier bringen.« Ich kannte diese Tonart meines Freundes sehr gut und wusste, dass ich mir jetzt keinen Widerspruch erlauben könne. So schrieb ich denn, so gut ich es vermochte, nieder, was Adolf am Klavier gespielt hatte. Aber es war schon spät am Abend, Frau Zackreis klopfte bereits ungeduldig an der Wand. Adolf musste das Klavierspielen einstellen. Am nächsten Morgen ging ich sehr früh fort. Ich hatte ein Seminar für Kontrapunkt und Formenlehre zu besuchen. Als ich mittags heimkam, machte mir Adolf Vorwürfe, dass ich mitten in der Arbeit an seiner Oper davongelaufen wäre. Er hatte das Notenpapier für mich schon bereit und begann sogleich wieder zu spielen. Da sich Adolf weder an einen bestimmten Takt noch an eine einheitliche Tonart hielt, war es schwer, das, was ich hörte, niederzuschreiben. Ich versuchte ihm zunächst klarzumachen, dass er sich an einen bestimmten Takt halten müsse. Da schrie er mich an: »Bin ich der Komponist oder du?« Meine Aufgabe bestünde lediglich darin, seine musikalischen Gedanken und Einfälle zu Papier zu bringen. Ich bat ihn, wieder von vorne zu beginnen. Er tat es, und ich schrieb die Noten auf. So kamen wir immerhin ein gutes Stück voran. Aber Adolf ging es viel zu langsam. Ich sagte ihm, dass ich vorerst einmal das bisher Niedergeschriebene selbst durchspielen wolle. Damit war er einverstanden. Jetzt kam ich an den Flügel und er musste zuhören. Merkwürdigerweise gefiel das, was ich spielte, mir besser als ihm. Vermutlich deshalb, weil er eine ganz bestimmte musikalische Vorstellung von dieser Komposition im Kopfe trug, die weder mit seinem unzulänglichen Spiel noch mit meiner Niederschrift und meinem Spiel übereinstimmte. Trotzdem arbeiteten wir mehrere Tage, besser gesagt Nächte, nur an diesem Vorspiel. Ich musste das Ganze in eine brauchbare metrische Form bringen. Aber wie immer ich es durchführte, zeigte sich Adolf unzufrieden. Im Ablaufe seiner Komposition kamen Perioden vor, in denen er einfach von Taktstrich zu Taktstrich das Maß wechselte. Es gelang mir, Adolf zu überzeugen, dass dies untragbar wäre. Sobald ich aber versuchte, die betreffende Abfolge in ein einheitliches Taktmaß zu bringen, war es ihm wieder nicht recht. Heute begreife ich, was ihn in jenen durchgearbeiteten Nächten an den Rand der Verzweiflung brachte und unsere Freundschaft stark belastete. Er trug dieses Vorspiel als geschlossene Komposition bereits fertig in sich, genauso wie er den Entwurf für eine Brücke oder eine Tonhalle fertig in sich trug, noch ehe er zum Zeichenstift griff. Während ihm aber der Stift willig gehorchte, so dass er der Idee unmittelbar Gestalt geben konnte, bis schließlich die Zeichnung fertig vor ihm lag, versagte auf musikalischem Gebiete diese Vermittlung. Der Versuch, mich dabei einzuschalten, machte die ganze Angelegenheit noch komplizierter, denn mein schulmäßiges Wissen stand seiner Intuition im Wege. Eine Idee im Kopfe zu haben, eine musikalische Idee, die ihm ebenso kühn wie bedeutsam erschien und sie trotzdem nicht festhalten zu können, konnte ihn zu heller Verzweiflung bringen. Dies waren die Augenblicke, in denen er trotz seines so deutlich ausgeprägten Selbstbewusstseins an seiner Berufung unsicher wurde. Doch nicht lange, dann hatte er einen Weg gefunden, um aus dem unheilvollen Kontrast zwischen leidenschaftlichem Wollen und unzureichendem Können herauszukommen. Dieser Weg war ebenso genial wie originell. Er wollte seine Oper so komponieren, erklärte er mir entschieden, dass sie den musikalischen Ausdrucksmöglichkeiten jener Zeit entspräche, in der die Handlung spielte, also der Frühzeit germanischer Geschichte. Ich wollte einwenden, dass bei dieser Art von Vertonung auch die Zuhörer, um seine Oper richtig genießen zu können, Germanen der Frühzeit sein müssten, nicht Menschen des 20. Jahrhunderts. Aber ich brachte meinen Einwand gar nicht über die Lippen, war er schon mit Feuereifer hinter dieser neuen Lösung her. Ich kam gar nicht dazu, ihm diesen meines Erachtens musikalisch unmöglichen Versuch auszureden. Außerdem hätte er mich wahrscheinlich trotzdem von der Durchführbarkeit dieser Lösung überzeugt, indem er mir bewiesen hätte, dass die Menschen unseres Jahrhunderts erst wieder richtig hören lernen müssten. Er wollte wissen, was von der Musik der Germanen erhalten geblieben sei. »Nichts«, antwortete ich kurz, »ausgenommen die Instrumente.« »Und die sind?« Ich erzählte ihm, dass man Trommeln und Rasseln gefunden habe. An einzelnen Fundstätten in Schweden und Dänemark habe man auch flötenartige Instrumente gefunden, die aus Knochen hergestellt worden waren. Es sei den Forschern gelungen, diese merkwürdigen Flöten wiederherzustellen und auf ihnen sogar einzelne, allerdings nicht sehr musikalisch klingende Töne zu erzeugen. Die größte Bedeutung käme aber den Luren zu. Dies seien etwa 2 Meter lange, hornartig gekrümmte Blasinstrumente aus Bronze. Die Luren hätten vermutlich bloß als Signalhörner zur Verständigung von Hof zu Hof gedient. Ihr rauer, posaunenartiger Ton sei kaum noch als Musik zu bezeichnen. Ich dachte, meine Ausführungen, denen er mit ernster Aufmerksamkeit gefolgt war, würden genügen, um ihn von seinem Vorhaben abzubringen. Denn mit Rasseln, Trommeln, Knochenflöten und Luren ließ sich keine Oper instrumentieren. Aber ich hatte mich getäuscht. Er kam auf die Skalden zu sprechen, die ihre Gesänge begleitet hatten. Womit? Mit harfenartigen Instrumenten, musste ich zugeben. Ich hatte wirklich darauf vergessen. Es müsse doch möglich sein, setzte er fort, aus dem von den germanischen Stämmen verwendeten Instrumenten auf die Art ihrer Musik zu schließen. Jetzt kam mein Schulwissen wieder zur vollen Geltung. Das hat man getan, berichtete ich, und nachgewiesen, dass die Musik der Germanen im Gegensatz zur rein linearen Musik der Mittelmeervölker vertikal, das heißt akkordlich gegliedert war. Es hat in diesem vertikalen Aufbau vermutlich schon eine Art Harmonie gegeben, vielleicht sogar schon ahnende Vorbegriffe für Dur und Moll. Freilich sind das nur wissenschaftliche Annahmen, sogenannte Hypothesen. Mehr bedurfte es nicht, um meinen Freund zu nächtelangen Komponieren zu bewegen. Er überraschte mich mit immer neuen Einfällen und Ideen. Es war kaum möglich, diese urtümlich empfundene Musik, die in kein Schema passte, aufzuschreiben. Nachdem die Sage von Wieland, dem Schmied, die er außerdem sehr willkürlich auslegte und erweiterte, reich an dramatischen Begebenheiten war, bedurfte es einer reichhaltigen Skala von Gefühlsregungen, die ins Musikalische übersetzt werden mussten. Um einen einigermaßen hörbaren Eindruck zu erzielen, hatte ich Adolf endlich überredet, auf die Verwendung der aus Germanengräbern stammenden Originalinstrumente im Orchester zu verzichten und dafür moderne Instrumente ähnlicher Art zu verwenden. Ich war zufrieden, als auf diese Weise nach nächtelanger Arbeit schließlich die einzelnen für die Vertonung der Oper notwendigen Leitmotive feststanden. Dann legten wir die handelnden Personen fest, von denen bisher nur Völund oder, wie er in der deutschen Heldensage heißt, Wieland, der Held unserer Oper, klarere Umrisse gewonnen hatte. Die gesamte Handlung wurde daraufhin von Adolf aktenmäßig aufgeteilt und nach Auftritten und Szenen gegliedert. Zwischendurch entwarf er das Szenarium, zeichnete die Kostüme und skizzierte mit Kohlestift den Helden mit seinen am Rücken befestigten Flugschwingen. Nachdem mein Freund mit dem Text, den er in gebundener Sprache abfassen wollte, nicht vorwärts kam, schlug ich ihm vor, zuerst das Vorspiel fertig zu machen. Nach mehrfachen, ziemlich heftigen Auseinandersetzungen ging er darauf ein. Ich griff ihm kräftig unter die Arme, so dass ich das Vorspiel wirklich sehen lassen konnte. Er bat mich, die mit Bleistift niedergeschriebene Fassung in Tinte zu schreiben. Dies tat ich. Aber meinen Vorschlag, die Komposition zu instrumentieren und bei passender Gelegenheit von einem Orchester spielen zu lassen, schlug er energisch ab. Er wehrte sich, das Vorspiel in die Unterhaltungsmusik einreihen zu lassen und wollte auch von einem mehr als fragwürdigen Publikum nichts wissen. Und doch arbeitete er so fieberhaft daran, als hätte ihm ein ungeduldiger Operndirektor einen viel zu nahen Termin gestellt und würde ihm bereits das Manuskript aus den Händen reißen. Er schrieb und schrieb, ich arbeitete an der Vertonung. Wenn ich von Müdigkeit übermannt einschlief, wurde ich von Adolf unsanft aus dem Schlafe gerüttelt. Kaum hatte ich die Augen offen, trat er das Manuskript in der Hand vor mich hin und las mir mit hastigen, in der Erregung sich überstürzenden Worten vor, was er geschrieben hatte. Er musste leise sprechen, denn Mitternacht war schon vorüber. Die Notwendigkeit, seine heftigen Worte zu dämpfen, obwohl sich das Geschehen, das er in seinen Versen schilderte, mit vulkanischer Wucht vollzog, gab seiner von Leidenschaft getragenen Stimme einen unwirklich fremden Klang. Ich kannte diesen Zustand, da ihn ein selbstgestellter Auftrag völlig erfüllte und zu rastloser Tätigkeit zwang, schon seit langem an ihm. Wie etwas Dämonisches brach es über ihn herein. Alles um sich konnte er dann vergessen. Er wurde niemals müde. In solchen Nächten gab es keinen Schlaf für ihn. Er aß nichts, er trank kaum etwas, höchstens, dass er einmal zwischendurch nach der am Fenster stehenden Milchflasche griff und einen hastigen Schluck machte, sicherlich ohne es zu wissen, so sehr wurde er von dem, was ihn ergriffen hatte, in Anspruch genommen. Aber noch nie war mir dieses ekstatische Schaffen so unmittelbar deutlich geworden. Wohin sollte das führen? Er verschwendete seine Kräfte, seine Anlagen an Aufgaben, die doch keinerlei praktischen Nutzen ergaben und ihm wenigstens sozusagen als Gegenleistung das Leben erträglicher machen konnten. Wie lange vermochte sein ohnedies geschwächter, gegen Krankheiten sehr anfälliger Körper diese Überbeanspruchung ertragen? Doch ich zwang mich mit Gewalt, wach zu bleiben und zuzuhören. Keine der Fragen, die mich mit Sorgen um ihn erfüllte, kam über meine Lippen. Es wäre für mich leicht gewesen, eine der häufigen Auseinandersetzungen zu benutzen, um auszuziehen. Man hätte mir am Konservatorium bereitwillig geholfen, ein anderes Zimmer zu finden. Warum tat ich es nicht? Ich hatte mir doch des Öfteren schon selbst eingestanden, dass diese seltsame Freundschaft meinem Studium nicht gut bekam. Wie viel Zeit, wie viel Kraft kosteten mich allein diese unnötigen nächtlichen Unternehmungen meines Freundes? Warum also ging ich nicht fort? Weil ich Heimweh hatte, gewiss. Das gab ich mir selbst gern zu. Und weil Adolf für mich eben ein Stück Heimat darstellte. Aber schließlich ist Heimweh eine Angelegenheit, über die ein junger Mann von 20 Jahren hinwegkommen kann. Was war es dann? Was hielt mich fest? Offen gesagt, es waren gerade Stunden wie die, die ich jetzt erlebte, die mich noch fester an meinen Freund banden. Ich wusste ja, was in der Regel die mir etwa gleichaltrigen jungen Menschen bewegte. Liebeleien, seichte Vergnügungen, müßiges Getändel und dazu eine Fülle belangloser, nichtssagender Gedanken. Adolf war genau das Gegenteil davon. Ein unerhörter Ernst lag in ihm, eine Gründlichkeit, eine wahre leidenschaftliche Anteilnahme an allem Geschehen und dazu, was mich bei ihm vor allem anzog und ihn nach Stunden, in denen er sich völlig ausgegeben hatte, wieder ins Gleichgewicht brachte, seine unbedingte Hingabe an das Schöne, Erhabene, das Große der Kunst. Dafür nahm ich gerne ein paar schlaflose Nächte in Kauf, ebenso jene mehr oder weniger heftigen Auseinandersetzungen, an die ich mich in meiner geruhsamen, einsichtigen Art schon einigermaßen gewöhnt hatte. Ich erinnere mich noch, dass mich einzelne drastische Szenen der Oper wochenlang bis in die Träume verfolgten. Im Gedächtnis geblieben sind mir lediglich einzelne Bilder, die Adolf entworfen hatte. Weil ihm die Arbeit mit Feder und Stift zu langsam ging, zeichnete er mit Kohle. Mit raschen, kühn hingeworfenen Strichen wurde das Szenarium festgehalten. Dann überdachten wir die Handlung, die sich darauf abzuspielen hatte. Erst Wieland von rechts, dann von links kommend sein Bruder Egil, aus dem Hintergrund hervortretend der zweite Bruder Slagit. Noch sehe ich den Wolfssee vor mir, an dem sich die erste Szene der Oper abspielte. Aus der Edda, einem Buche, das ihm heilig war, kannte er Island, die raue Nordlandinsel, auf der sich die Elemente, aus denen die Welt erschaffen wurde, so unmittelbar wie in den Tagen der Schöpfung begegnen. Der grimmige Sturm, der kahle, dunkle Fels, das helle Eis der Gletscher, das lodernde Feuer der Vulkane, dorthin verlegte er den Schauplatz seiner Oper, denn dort befand sich auch die Natur selbst noch in jener leidenschaftlichen Bewegung, die das Geschehene unter den Göttern und den Menschen durchpulste. Dort also lag der Wolfssee, an dessen Ufern Wieland mit seinen Brüdern fischte, als sich eines Morgens drei lichte Wolken vor dem Winde erhoben und den Männern entgegenschwebten. Es waren drei Walküren in blinkender Brünne und strahlendem Helm. Sie trugen weiße, flatternde Gewänder, Zauberhemden, die es ihnen möglich machten, durch die Luft zu schweben. Ich erinnere mich, welches Kopfzerbrechen uns diese fliegenden Walküren bereiteten, auf die Adolf keineswegs verzichten wollte. Es wurde überhaupt in unserer Oper, wie ich feststellte, viel geflogen. Auch Wieland selbst hatte sich im letzten Akte Flügel zu schmieden, mit denen er sich dann in die Lüfte erheben sollte, ein Flug mit metallenen Flügeln, der sich zudem sehr leicht, fast spielerisch vollziehen musste, um keine Zweifel an der Güte seiner Arbeit aufkommen zu lassen. Für uns als die Schöpfer dieser Oper ein technisches Problem mehr, das Adolf besonders reizte. Vielleicht deshalb, weil sich gerade damals die ersten Menschen, Lilienthal, die Brüder Wright, Farman, Blevoit, mit Apparaten schwerer als die Luft von der Erde emporgehoben hatten. Die fliegenden Walküren vermählten sich mit Wieland, Egil und Slagit, mächtige Luren riefen die Nachbarn herbei und am Wolfssee wurde Hochzeit gehalten. Es würde zu weit führen, wenn ich anhand der alten Sage die einzelnen Begebenheiten schildern würde, obwohl mir verschiedene Bilder des Szenariums noch mit großer Deutlichkeit vor Augen stehen. Aber ich wage heute nicht im Einzelnen mehr zu sagen, ob wir uns bei dieser oder jener Szene an den Wortlaut der Sage gehalten haben oder ob wir davon abgewichen sind. Aber der Gesamteindruck eines von wilden, entfesselten Leidenschaften vorwärts gepeitschten Geschehens, ausgedrückt durch Verse, die sich unerbittlich in das Herz hämmerten, getragen von einer ebenso unerbittlich strengen, urtümlichen Musik, ist mir lebendig geblieben. Ich weiß nicht, was mit unserer Oper weiterhin geschehen ist. Eines Tages traten neue, vordringliche Probleme an meinen Freund heran, die unverzüglich gelöst werden mussten, und da auch Adolf trotz seiner immensen Arbeitskraft nur zwei Hände hatte, wie wir alle, musste er die Arbeit an der Oper zurückstellen, obwohl sie kaum noch zur Hälfte fertig war. Er sprach immer seltener davon und schwieg dann völlig. Vielleicht war ihm inzwischen auch die Unzulänglichkeit seines Bemühens klar geworden. Ich aber hatte schon von Anfang an erkannt, dass wir mit diesem Opernversuche nicht durchkommen würden und hütete mich danach zu fragen. Wieland der Schmied, Adolfs Oper, blieb ein Fragment.